kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Gott erschuf diese Welt, dass der Mensch sie erhält. Darum lasst Gottes Wille geschehen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Nur weil Gott es gewollt, sind wir auf dieser Welt. Darum lasset uns stets zu ihm stehen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Gott, der Herr, gab uns Licht, darum vergesset nicht, es ist schön, diesen Himmel zu sehen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Gott gibt uns täglich Brot, dass wir leiden kein Not. Doch kein Mensch soll sich daran erhöhen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Nur weil Gott es so will, haben wir Geist und Gefühl und wir können unsere Umwelt verstehen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Was von Gott dir erhallt, zerstört nicht mit Gewalt, dann wird es allen Menschen gut gehen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Nur weil Gott es gewollt, sind wir auf dieser Welt und wir werden auch einst wieder gehen. Kommen, sein und vergehen. Nichts bleibt für immer bestehen. Wer Vertrauen hat in Gott, ist dann auch noch nicht tot. Der wird einst Gottes Himmelreich sehen. Kommen sein und vergehen, kommen sein und vergehen, kommen sein und vergehen.